plaget und plaget und dennoch kein wahres Vergnügen erjaget, erlang ich dies eine, das alles ersetzt, so werd ich mit einem in allem ergötzt. Mein Jesu, dem die Seraphinen im Glanz der höchsten Majestät selbst mit bedecktem Antlitz dienen, wenn dein Befehl an sie ergeht, wie sollten blöde Fleischesaugen